Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht am Dienstag, wie immer. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo, ich bin sehr nervös, muss ich dazu sagen. Also ich frage erstmal, wie alt du bist. Ich bin 26. Sehr gut. Sag mal ein Stichwort, Jan, weswegen du angerufen hast. Und zwar geht es bei mir um das Thema Drogen. Ja, nimmst du selbst Drogen? Ja, ich bin selbst davon betroffen seit ungefähr 10 Jahren. Wow, lange Zeit. Was nimmst du alles? Vorwiegend Cannabis und Amphetamine. Mhm. Und ja, mittlerweile ist es halt schon so, dass es bei mir an die Substanz geht. Das heißt? Ja, das heißt, dass ich habe vor circa einem halben Jahr dadurch meinen Job verloren. Was war das? Was hast du gemacht? Ich war in einem großen Logistikkonzern angestellt. Okay. Und war da auch als leitender Angestellter tätig. Mhm. Und warum hast du den verloren? Dadurch, dass ich in meinem Arbeitsspind halt diverse leere Tütchen hatte und jegliches Equipment, was einfach dann dazu geführt hat, als das dann rausgekommen ist, dass dann natürlich für mich direkt Schluss war. Also die haben rausbekommen, dass du während der Arbeit Drogen zu dir genommen hast? Richtig. Ja. Ja. Und das Problem, was eigentlich parallel dazu läuft, ist halt, dass ich habe seit 6 Jahren habe ich eine Partnerin, die selbst überhaupt gar nichts jemals mit jeglichen Drogen zu tun hatte, also nicht mal mehr mit Zigaretten, und führe quasi seitdem ein Doppelleben. Das heißt, sie weiß nichts davon. Wie, du bist so drauf und die merkt es nicht? Das gibt's doch gar nicht. Die merkt nicht, dass du irgendwas nimmst? Sie hatte schon, klar, diverse Verdachtsmomente waren da. Ich hatte auch einmal die Eier, muss ich sagen, ihr so in abgeschwächter Form zu sagen, was so mit mir los war. Mhm. War? Hab ihr dann, ja. Du hast gesagt, das war in der Vergangenheit und du hast es hinter dir. Richtig, weil ich einfach nicht den Schneid hatte, ihr da wirklich zu sagen, was los ist. Das Problem ist, wie hat sie denn darauf reagiert? Ja, geschockt natürlich. Mhm. Aber du hast gelogen? Natürlich. Du hast denn zu dem Zeitpunkt, als du es ihr gesagt hast, hast du gesagt, jetzt nehme ich nichts mehr? Ja, weil mir einfach weil ich nicht den Mut hatte, weil ich da einfach freigesau war. Erklär mir doch bitte nochmal, damit ich mir das besser vorstellen kann, von welchen Mengen reden wir? Wie viel konsumierst du am Tag von Cannabis, von Amphetaminen? Amphetamine kann man sagen bis zu 2 Gramm ungefähr. Mhm. Und Cannabis das ja auch so 1 bis 2 Gramm. Ja. Mhm. Das ist schon recht ordentlich. Kommt natürlich auch immer ganz drauf an, wie es finanziell so aussieht. Ich bin jetzt nicht der typische Junkie, würde ich sagen, der dann alle möglichen Sachen macht, um sich da Geld dafür ranzuschaffen. Okay, aber die Frage ist ja berechtigt. Du bist aus deinem Job rausgeflogen. Wie finanzierst du denn diese Drogen zurzeit? Ich habe einen neuen Job gefunden. Ach so, du hast einen neuen. Und aber in diesem Job nimmst du auch Drogen? Selbst an der Arbeitsstelle nicht, nein. Warum? Weil ich sowas einfach nicht nochmal erleben möchte. Verstehe. Das heißt, wenn du von der Arbeit kommst, geht's los. Ja, oder bevor ich hingehe. Bevor du hingehst. Lebst du mit deiner Freundin zusammen? Ja. Hast du jetzt so in den letzten Stunden auch was genommen? Ja. Hab ich. Mhm. Nochmal auf die Freundin zurückzukommen. Du hast ihr das angedeutet, du hast dann gesagt, du nimmst jetzt nichts mehr ab. Wann war übrigens dieses Gespräch? Wie lange liegt das zurück? Das Gespräch liegt ungefähr jetzt, ich würde sagen, ein gutes halbes Jahr. Okay. Hat sie dich danach nochmal angesprochen? Ja, natürlich, klar. Also was heißt angesprochen? Ich weiß, dass, wie mich jetzt natürlich verständlicherweise, das Vertrauen ist absolut berechtigt weg. Ist ja keine Frage. Wenn sie, normalerweise, sie hätte mich schon längst abschießen müssen. Ja, aber das Vertrauen ist ja insofern nicht weg, weil sie immer noch denkt, du nimmst nichts. Ja, sie war natürlich trotzdem enttäuscht, als ich ihr das gesagt habe, weil sie wusste gar nichts überhaupt von der Thematik. Hast du denn ihr überhaupt das wirkliche Ausmaß erzählt, wie es früher war? Nein. Nein. Hab ich nicht. Wer weiß sonst noch von den Drogen? Meine Mama. Ach, die weiß das? Die weiß es, ja. Und die kennt auch das Ausmaß? Die kennt es sie ist am nächsten dran, am ehesten, sag ich mal so. Okay. Ja. Ich meine, klar, es ist immer noch die Mutter, der will man natürlich auch nicht. Ja klar, verstehe. Also die Mutter weiß so in etwa Bescheid, wer noch? Das war's. Es gibt keinen Freund, keinen Kumpel oder irgendjemanden, der... Ich hab halt meinen Dealer. Mhm. Und ansonsten, das Schizophrene an der ganzen Sache ist auch eigentlich, dass ich in einem Freundeskreis bin, wo überhaupt gar keiner Drogen nimmt. Und du führst ein perfektes Doppelleben. Ein fast perfektes. Nein, überhaupt nicht perfekt. Es ist. Naja, bisher sind sie dir nicht auf die Schliche gekommen. Selbst deine Freundin nicht wirklich. Ja, aber es. Wie viel Geld gibst du eigentlich dafür aus im Monat? Im Monat. Ich schätze 400, 500 Euro. Boah, schon krass. Ja. So, Jan, jetzt merke ich ja, dass du das schon mit. Du erzählst das so, als würde es dir alles wirklich sehr schwer fallen. Und als würde es sehr schwer auf dir lasten, die ganze Sache. Und die ganze Sache lastet auch zu Recht schwer auf dich. Du belügst deine Freundin. Du hast deinen Arbeitsplatz schon einmal verloren. Du machst deine Gesundheit und dein Leben kaputt mit dem ganzen Scheiß. Warum unternimmst du nichts dagegen? Ich könnte jetzt ganz, ganz viele Ausreden nennen. Lass die Ausreden mal weg, sondern... Eben, deshalb, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hast du denn überhaupt schon einmal den Versuch unternommen? Nie hundertprozentig mit vollem... Du warst komplett dahinter stehe, sag ich jetzt mal so. Warum nicht? Weil was mich immer daran gereizt hat, ist einfach, dass ich selber bestimmen konnte, wie ich mich fühle. Wenn ich Leistung bringen musste, dann habe ich mir die Nase gezogen und es ging. Okay, aber... Wenn ich schlafen... Ja. Ja, du redest von Selbstbestimmung, aber du bestimmst jetzt dein Leben schon lange nicht mehr selbst. Sondern ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich einfach eine Illusion, der man sich hingibt. Ja. Ich weiß das auch wirklich selber. Also. Aber ist vielleicht jetzt der Punkt gekommen? Ich meine, immerhin rufst du ja an und wir reden darüber. Ja, richtig. Vielleicht bist du jetzt an einem Punkt innerlich... gekommen, wo du sagst, jetzt geht's wirklich nicht mehr und ich will etwas verändern. Abgesehen von der ganzen Lügenkonstruktion, die dich umgibt, ist es ja nur auch definitiv schädlich für deine Gesundheit und für deine Psyche. Ja, na Psyche. Klar, es ist auch nicht, also 10 Jahre bis jetzt sind doch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Eben. So, dann könnte man ja eigentlich sagen, dieses Gespräch, was wir beide führen, ist jetzt wirklich definitiv der erste Schritt zu einer Veränderung des Lebens. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich dich überhaupt anrufe. Ja, rein theoretisch kannst du in den nächsten Tagen oder morgen schon, wie es in deine Zeit passt, einen Termin bei einer Drogenberatungsstelle machen. Kannst du anonym hingehen, kannst du dich beraten lassen, denen legst du alles auf den Tisch, ziehst die Hosen runter und die sagen dir, was man am besten machen kann. Ich denke das auch, aber ich denke, der allererste Schritt, den ich machen muss, ist komplett rein Tisch zu machen. In deinem Leben? Richtig, mit allen Leuten, die mir nahestehen. Ja, finde ich auch. Das setzt dich im Übrigen noch mehr unter Druck dann auch wirklich was zu unternehmen. Ja. Wie schätzt du es ein, wenn du deiner Freundin jetzt wirklich alles sagst, was ist? Wie wird sie reagieren? Und ich sag noch was dazu. Und du das gleich aber verknüpfst mit dem absoluten Versprechen, dass du etwas ändern willst. Am besten hast du schon einen Termin in der Drogenberatung gemacht vorher und sagst ihr, ich werde etwas verändern. Wie wird sie reagieren? Sie wird auf jeden Fall sie wird überhaupt nicht damit umgehen können, denke ich, da sie aber wirklich eine sehr intelligente Frau ist und sehr verständnisvoll auch. Und denke ich, sie wird das natürlich an glasklare Bedingungen knüpfen, was natürlich, wie es auch sein muss. Und Ich könnte mir vorstellen, dass er unter Umständen bei mir bleibt. Gut, das ist doch schon mal eine Perspektive und eine vielleicht sogar begründete Hoffnung. Dann ist der erste Schritt, morgen mit ihr zu sprechen. Morgen. Jetzt schläft sie. Ja, wahrscheinlich. Ja. So wird's sein, Jan. Du wirst ja, ich denke, klar. Mehr können wir gar nicht reden. Das ist alles, die Sachlage ist völlig eindeutig und völlig eindeutig ist, was du tun musst. Und du musst es tun oder musst du es durchziehen und ich garantiere dir, dass du in einigen Monaten oder im halben Jahr ein anderer Mensch bist. Ein besserer, glücklicher, ein glücklicherer Mensch und besser drauf. Ja. Nur wirst du erstmal eine Weile jetzt durch eine harte Zeit gehen. Aber so ist das nun mal. Aber das schaffst du. Mit deiner Entschlusskraft und deinem Willen wirst du es schaffen. Und wenn du dann sogar die Option hast, dass du bei der Frau, die du so schätzt und magst und ehrst und liebst, bleiben kannst, also was willst du mehr? Mach es. Ja, du hast recht, klar. Jetzt werden wir dich zurückrufen, das heißt, meine Psychologin ruft dich zurück und gibt dir mal die ein oder andere Drogenberatungsstelle an die Hand in deiner Umgebung, damit du es schon mal hast. Ja. Und da musst du morgen agieren. Werde ich tun. Also nehme ich mir definitiv fest vor. Und ich sag dir noch was. Ich werde dich wieder anrufen, wenn ich das quasi hinter mir habe. Super. Das ist ein Wort. Ich werde mich erinnern. Und du versprichst mir das jetzt. Ich verspreche dir das. Und eins möchte ich noch sagen. Also ich bin seit 10 Jahren oder seit 12 Jahren sogar schon wirklich großer Fan von dir. Mhm. Vielen Dank. Mach so weiter, weil das gibt, glaube ich, vielen Leuten einfach Kraft. Das freut mich, Jan. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, ich werde mich melden. Das finde ich gut. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar, danke. Tschüss, Jan. Ciao. Tschüss. Der Jan. Sabine ist hier. Sabine ist 49. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen. Hallo Sabine. Ich bin ein bisschen heiser. Ich habe mich etwas verkühlt, aber ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ich verstehe dich wunderbar. Das ist gut. ja, ich hatte letzte Woche angerufen, und zwar zum Thema, ich habe geschwiegen. Mhm. Und ich habe auch geschwiegen, und zwar genau 7 Jahre. Und ich habe 2000 einen ganz tollen, lieben, netten Mann kennengelernt und war total verliebt in den. Und habe dann auch 3 Jahre später geheiratet. Mhm. Und 6 Monate nach der Hochzeit hat er mir das erste Mal eine geklebt. Mhm. Das war im Streit und ich habe dann gesagt, naja, okay, vielleicht hast du gereizt, ist passiert. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich mich 7 Jahre habe von meinem Mann verprügeln lassen. Und ich habe geschwiegen. Ich habe Leute darauf angesprochen. Ich habe bei der Polizei sogar gelogen. Wie hat er dich denn verprügelt? Sag mal. Ach, furchtbar. Also er hat mich nie ins Gesicht geschlagen, weil sonst hätte ich ja nicht arbeiten gehen können. Das fing nur mit der ersten Ohrfeige an. So fing das an und das wurde immer schlimmer. Er fing dann auch zwischendurch an zu trinken massiv. Und wenn er dann halt nach Hause kam, dann war der irgendwie immer total aggressiv. Und das war nachher so, dass ich gar nichts mehr sagen brauchte. Der kam einfach rein und ist sofort auf mich losgegangen. Also, unglaublich. Wie hat er das gemacht? Hat er dich mit Fäusten auf den Rücken geschlagen oder wie? Das war das Schlimmste überhaupt. Der hat mich am ganzen Körper, der hat mich getreten, der hat mich bespuckt, der hat mir die Haare ausgerissen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der so ziemlich tough ist nach außen hin. Mhm. Und ich habe mich so geschämt, ich habe das nie jemandem erzählt, dass also ich zu Hause so eine Gewalt habe. Du sagst, du hättest bei der Polizei sogar gelogen. Ja. Inwiefern war die Polizei schon eingeschaltet? Ja, die Polizei ist natürlich klar, sowas geht natürlich nicht leise vonstatten. Also er hat ja teilweise dann auch mit Gegenständen geworfen, mit einer Mikrowelle oder irgendwie was. Und ihr wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Ja. Da haben die anderen das gehört. Genau, und die haben angerufen und haben gesagt, aber das hat Jahre gedauert, bis das erste Mal einer angerufen hat. Mhm. Und und dann kam halt die Polizei und die fragen ja dann natürlich. Und ich habe das dann abgestritten. Ich habe gesagt, mein Mann wäre betrunken, aber der hätte sich mit einem Freund gestritten. Und die Polizei wusste im Grunde genommen, dass ich sie angelogen habe. Und die konnten nichts machen? Nein, das ist ja das. Das ist ja das Fatale. Das ist ja diese Opferhaltung, die man dann einnimmt, ja. Ich auch im Beruf, ne? Die Menschen haben ja auch gemerkt, dass ich mich verändere, aber Oder ich sag mal, wenn man im Sommer zur Arbeit kommt und hat langärmelige Pullover an und trägt Schals und draußen sind 30 Grad, da kann man ja nicht immer sagen, man ist erkältet oder man hat irgendwas. Hast du bei allen Leuten geschwiegen? Bei allen. Es gab keine Verwandten, keine beste Freundin, gar nichts? Nein, ich habe das niemandem erzählt, niemandem. Hast du Kinder von früher? Nein, was anderen nein, erzählen nein, nein. Warum hast du 7 Jahre geschwiegen? Weil ich so eine Angst hatte. Ich habe nie gedacht, dass ein Mensch so abhängig ist von einem so brutalen Menschen, dass er so eine Angst vor dem hat, weil er hat immer gesagt, wenn du das erzählst, ich bring dich um. Du musst doch immer in größter Angst gewesen sein, wenn der überhaupt nach Hause kam. Ja, natürlich. Gab es mit diesem Mann überhaupt noch in der Zeit auch mal schöne Momente? Nein. Überhaupt nicht mehr? Überhaupt nicht mehr. Ich bin froh gewesen, also wenn ich habe wirklich gezittert. Ich habe mich manchmal abends, ich sag mal so in Anführungsstrichen, sogar rumgetrieben und habe dann gedacht, dann erzählst du musst Überstunden machen, weil ich Angst hatte, dass ich wieder nach oben komme. Was hast du mit diesem Mann an besonderen Tagen wie Weihnachten oder Silvester gemacht? Da war ich alleine. Da war er weg? Ja, der ist, entweder war er dann mit seinen Freunden in einer Kneipe feiern oder er ist dann einfach weg gewesen von zu Hause und hat mit seiner Familie gefeiert. Mhm. Er hat also eine sehr große Familie, er hat 3 Schwestern. Und die Eltern waren noch da und die Großeltern, das ist eine sehr große Familie. Und haben die denn kein Misstrauen geschöpft, wenn du dann nie dabei warst? Nein. Ja. Das war so, der war ja auch, ich sag mal, der war ja nicht dumm, der war ja noch geschickt. Der hat dann das so forciert, dass also quasi nach einer gewissen Ehezeit, der hat immer so, wie sag ich mal, so schön so Feuerkiss angesteckt, dass ich irgendwann so, sag ich mal, mit meiner damaligen Schwiegermutter und mit dem Schwiegervater so überhaupt kein gutes Verhältnis mehr hatte. Und auch die Schwestern mich dann angefeindet haben und hat er gesagt, er hätte mir gesagt, ich soll zu Hause bleiben, ich würde ja sonst wieder nur die Feier versauen. Und die waren dann auch ganz froh, da hat mich auch nie jemand gefragt. Ja. Und mein Schwiegervater war auch, sag ich mal, ich weiß nicht, ich denke mal, er hat nie Hand an seine Frau gelegt, aber der war vom Charakter her auch so. Er hat immer zu mir gesagt, wenn du meine Frau wärst, ich würde dich in Kalteisen, würde ich dich legen, hat er immer gesagt. Aber ich habe ja gar nichts gemacht. Was war während dieser 7 Jahre in puncto Sex? Das war das Nächste. Das, immer wenn er das wollte, dann war das so. Ob ich wollte oder nicht, und ich wollte nie. Also das kann mir jeder glauben, der das jetzt sagt. Das heißt, du bist geschlagen worden und auch vergewaltigt worden. Auch noch vergewaltigt, ja. So, wie kam es dann, dass nach 7 Jahren du aus diesem Martyrium rauskamst? Das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Das war, ich wollte wirklich 7 Jahre von diesem Kerl weg. Und ich habe nie den Mut gehabt. Und es ist also wirklich dazu gekommen fast, dass er das geschafft hat, was er mir immer angedroht hat. Und zwar kam der nach Hause und er hat mir ja auch kein Geld gelassen oder so. Der hat ja auch mein ganzes Geld, ich habe ja sehr gut verdient, der hat mir mein ganzes Geld weggenommen. Ich hatte überhaupt gerade mal was in der Tasche, dass ich mir vielleicht mal was kaufen konnte. Mhm. Und er hat mir mein ganzes Geld weggenommen und hat das versoffen. Mhm. Ne, das waren im Monat so locker 1.500 Euro. Mhm. Die ja eben so mal in Kneipen und Clubs, er hat mich ja auch Wahnsinn. Ständig betrogen. Und dann ist er einfach nach Hause gekommen und ich hatte ihn angelogen. Mhm. Das weiß ich, ich hatte ihn angelogen. Ich habe ihm gesagt, ich mit meinem Chef, ich hätte ein Problem und mein Geld würde später kommen, weil ich hatte so einen Drang. Ich habe gedacht, du musst jetzt irgendwas machen, sonst bringt er dich eines Tages tatsächlich um. Und er ist dann heimlich wohl zur Bank gefahren und hat rausgekriegt, dass das nicht stimmte, dass also mein Geld da war. Und ich habe mein Geld einfach abgehoben von der Bank. Mhm. Und dann muss er doch getobt haben. Und hat er das versteckt und das hat er rausgekriegt. Und dann ist er erstmal fürchterlich trinken gegangen. Und dann, ich fühlte mich jetzt erstmal sicher. Ich habe so meine Flucht so ein bisschen geplant. Ich habe gedacht, Sabine, du musst jetzt abhauen. Achso, das war schon der Hintergedanke. Ja, ich habe gedacht, du musst jetzt einfach weg. Und dann ist er tatsächlich dann auch stark alkoholisiert nach Hause gekommen und ist derartig auf mich losgegangen. Und das kann man gar keinem Menschen erzählen, das ist wie ein schlechter Film. Also der hat mich bespuckt, der hat mich getreten, ich kann das gar nicht mehr wiedergeben. Aber noch verstehe ich nicht, wie du von ihm weggekommen bist. Und dann hat er Folgendes gemacht, dann hat er mich gewürgt. Und zwar fast bis zur Bewusstlosigkeit und hat mich immer mit dem Kopf gegen die Wand gehauen. Und ich habe in diesem Moment, also der war auch sehr kräftig und sehr groß, ich habe in diesem Moment, ich weiß nicht, wo ich die Kraft hergenommen habe, ich habe den dermaßen irgendwo hingetreten, wo es fürchterlich wehtut. Und dann hat er mich einen Moment wieder losgelassen und dann bin ich einfach aus der Wohnung raus, ohne alles, und bin auf die Straße gelaufen und habe bei Leuten angeschellt und habe um Hilfe gerufen, mhm, und dann kam auch jemand und drückte eine Tür auf und dann bin ich einfach in so einen Hausflur gerannt und habe gesagt, Hilfe, Hilfe, mein Mann will mich umbringen und... Mhm. Da wurde die Polizei sicher gerufen wieder? Richtig. Und dann hast du aber gesagt, was los ist? Ja, aber ich habe den nicht angezeigt. Warum nicht? Nee. Der hätte mich ja gefunden, der hätte mich ja wieder... Ich bin ja auf der Flucht gewesen. Du hast den nie angezeigt, auch später nicht? Nein. Das ist ja krass. Ich habe dem auch alles gelassen, der hat alles behalten. Der hat, ich sag mal, teure Möbel und ich habe alles hinter mir gelassen. Warst du denn überhaupt noch mal in der Wohnung? Nein. Ja, aber du musstest doch deine Kleidung zumindest holen, also ein paar persönliche Gegenstände. Nichts, gar nichts. Nein, ich bin dann damals zu einer Freundin und da habe ich das erste Mal gesprochen. Da hat die nur gesagt, ich habe mir das gedacht, aber ich habe mich nicht getraut. Du hast ja immer gesagt, das ist nicht wahr. Aber man hat doch zu Hause den Ausweis oder irgendwelche Urkunden. Ja, alles da gelassen. Und er hat dir das nicht geschickt? Nein, gar nichts. Ich habe nachher einen Brief bekommen vom damaligen Vermieter. Er hat die Wohnung dann verlassen, mit allem. Mhm. Und dann hatte der Vermieter, ich hatte ihm eine Postfachadresse geschickt und da hat er mir einen Brief hingeschrieben, dass also mein Mann die Wohnung verlassen hätte und hätte auch alles mitgenommen, aber er wäre jetzt nicht mehr da und ich möchte doch bitte mal zu ihm kommen. Und dann bin ich auch zu dem hingegangen und der hat dann mir gesagt, ja, gucken Sie sich das mal an. Und dann sind wir einmal ganz kurz gemeinsam da reingegangen und da lag ein Beutel in der Wohnung. Mhm. Und da waren meine Papiere drin. Das ist ja ungeheuerlich. Ansonsten, es war alles weg. Wohin bist du denn, nachdem du dann geflohen bist, wo hast du dann die ersten Tage und Wochen gelebt? Bei einer Freundin. Hat er denn je versucht, dich zu finden? Ja. Er hat mich ständig verfolgt. Also ich habe damals in einer größeren Stadt hier in der Nähe gearbeitet und bin also immer abends mit der S-Bahn nach Hause gekommen und das wusste er natürlich. Hat er dich mal erwischt irgendwo? Er hat mir ständig aufgelauert und ich kann nur von Glück sagen, ich habe das dann erzählt. Ich habe dann gesagt, was passiert ist, weil ich bin ja auch meinem Arbeitgeber Rechenschaft schuldig, weil ich meine, das merkt man ja, wenn einer von jetzt auf gleich nichts mehr hat, dann... ist das ja schlecht. Und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und ich hatte zum Glück einen Arbeitskollegen, der mit dem Zug immer fuhr, aber der fuhr immer ungefähr eine Stunde eher als ich. Und der hat dich irgendwie beschützt? Und der hat dann immer geguckt und hat dann gesagt, du, hier steht einer am Bahnhof, der hat mich dann angerufen. Ach so. Und ich bin dann gar nicht zu der Haltestelle gefahren, sondern bin irgendwie ein, zwei früher ausgestiegen und dann mit dem Bus auf Umwegen der Freundin. Es gab nie eine Konfrontation auf der Straße zwischen ihm und dir? Nein. Nee. Wie lange hat das noch gedauert, bis er dann von dir abgelassen hat? Oh, das ging bestimmt noch, also das Ganze war beendet, das war 2010 war das zu Ende. Wahnsinn. 2010 bin ich von dem weg. Und der hat noch die Scheidung rausgezögert. Das hat über 2 Jahre noch gedauert. Und der hat bestimmt noch ein Jahr versucht, mir aufzulauern. Und irgendwann hat mir jemand mal zugetragen, dass er wohl deine Frau kennengelernt hat. Und von da an hörte das auf. Mhm. So, dann habe ich den wirklich nur noch beim Gerichtstermin gesehen. Da war ich ja dann mit meinem Anwalt. Also die Scheidung dann? Mhm. Ja. Bereust du es heute, dass du ihn nicht hast, dass du ihn nicht angezeigt hast? Ja. Ja. Würde dir nochmal sowas passieren? Nie mehr. Nie mehr. Und deswegen habe ich auch angerufen, weil ich möchte wirklich allen sagen, wie schlimm das ist und wie viel Angst man hat. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sowas jahrelang erduldet. Natürlich, natürlich. Das macht einen fertig. Also ich habe im Grunde genau mein Leben verloren, ne, die ganzen Jahre. Ja, ja, ne? Klar. Und wie schade, dass er nicht eine gehörige Strafe bekommen hat. Wie schade. Richtig, das ist sehr, sehr schade. Aber ich möchte wirklich allen Mut machen, dass sie sich irgendjemandem anvertrauen oder dich anrufen. Ist egal, irgendwas machen oder zu irgendeiner Beratungsstelle gehen oder zum Pfarrer oder irgendwo, dass sie sich eine Hilfe suchen und dass Menschen, ist egal, ob Frauen oder Männern, dass sowas nicht passiert. Ja, oder ins Frauenhaus fliehen. Ja. Ja, sowas zum Beispiel. Genau, ja. Aber ich sag mal, ich weiß auch nicht, ich kann mir das nicht erklären. Also ich habe zum Glück, ich sag mal, der Körper schützt sich natürlich irgendwo selbst. Ich habe so die Erinnerung an diese, das verblasst alles so ein bisschen, das wird jetzt leichter. Hm. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 4 Jahre fast. Sei froh, wenn es verblasst. Sei froh, das ist für... Ja, ich glaube, der Körper schützt sich selbst. Ja, aber das kann ich nur jedem raten. Und das wollte ich nur sagen. Also in der Beziehung darf man nicht schweigen. Und vor allen Dingen, man muss es durchziehen und man muss denjenigen auch anzeigen. Sabine, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast und das anhand deiner Geschichte nochmal so klar gesagt hast. Ein Appell sozusagen an Menschen, die in der Tat im Moment vielleicht genauso betroffen sind, wie du es damals warst. Ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir, dass dir nie im Leben wieder sowas passiert und dass du glücklich und zufrieden in Zukunft und dass du gute Männer triffst. Ich werde es versuchen. Ich arbeite dran. Und dir auch alles Gute für deine tolle Sendung und für dein tolles Team. Nochmal danke, alles Sabine. Liebe. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.25 Uhr, hier ist Gisela. Gisela ist 63. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Gisela. Ich um mein Untergebiss. Bitte? Mein unteres Gebissteil. Das war kriege ich das, weil die Kasse nicht ersetzt. Ich soll 500 Euro dazu zahlen und das kann ich nicht. Es geht das ersetzt ich. Bitte? Moment, ich kann dich nicht so ganz gut. Es geht um dein unteres Gebissteil. Da musst du 500 Euro zuzahlen. Soll ich dazu zahlen, ja. Und das kannst du aber nicht. Nee, ist unmöglich. Und was bedeutet das jetzt? Ja, dass ich wahrscheinlich ohne Zähne zur Taufe muss. Und das kriege ich nicht. Dass du ohne Zähne wohin musst? Zur Taufe von meinem Enkel. Ach, zur Taufe. Ja, verstehe. Ja. Und ich gehe da nicht hin, denn zumal ich noch am Rollator laufe, ziemlich krumm. Ja. Sind denn alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die man da vielleicht beantragen kann an Zuschüssen und ich kenne mich da nicht so aus. Das versuche ich ja, aber die legen sich quer, die Kasse. Was sagt der Zahnarzt? Er sagt, ich muss ein neues. Und wie sieht das jetzt aus? Kaputt gegangen, ganzes Stück abgebrochen. Mhm. Und wie sieht das denn jetzt aus, unten in deinem Mund? Die Zähne sind weg. Mhm. Die kann ich wegschmeißen. Das ist ein ganzes Stück abgebrochen. Ja. Und das ist letztes Jahr September im Krankenhaus passiert. Ich muss noch ziemlich viele Medikamente nehmen. Das ist im Krankenhaus passiert? Ja. Wie ist das passiert? Ich bin eingeliefert worden mit offenen Beinen. Mhm. Und da ist es runtergefallen, war sowieso schon vorher angewackelt. Achso, das alte Gebiss ist runtergefallen? Ja. Das heißt, da sind keine richtigen Zähne mehr, da ist ein altes Gebiss und das ist rausgefallen und war kaputt. War kaputt, ja. So, jetzt haben wir es verstanden. Ich habe in der Kasse auch gemeldet. Mhm. Das geheißen ja zum Zahnarzt. Dann hat es geheißen, ja, ein neues Gebiss. Das wurde der Versicherung also auch gemeldet. Mhm. Und da kamen sie dann, 500 Euro an, Enter. Mhm. Und das kann ich nicht und das haben wir auch gesagt. Ja, ich habe halt 10 Euro mehr Rente durch meinen Mann, wo ich 100 Euro nur bekomme an Rente. Mhm. Und da bist du und genau die 10 Euro drüber, dass sie dir das nicht geben. Ja, genau. Mhm. Und nur 3 Euro drüber. 3 Euro nur drüber. Mhm. Und was war das jetzt mit der Taufe? Erzähl das mal noch genauer. Wann ist die Taufe? Die wird nächsten Monat sein. Meine Tochter hat mir jetzt noch nichts gesagt, aber angedeutet, dass die nächsten Monat ist. Und das ist ein großes Fest, wie das in der Regel so ist. Und da wärst du dann natürlich eingeladen. Ja. Das ist dein Enkelkind? Ja. Ja. Mhm. Mein zweites. Und da würdest du dich dann schämen, hinzugehen? Ja, das sowieso. Was soll ich sagen? Mit dem Essen? Mhm. Ich schäme sowieso etwas, weil ich einen krummen Rücken habe und ambulatorisch laufen muss durch eine Krankheit. Weiß deine Tochter dieses Problem? Ja, mit den Zähnen weiß ich schon, aber sie sieht dann im Rücken auch und ich weiß nicht, ob sie es ansieht irgendwo, dass ich denn nicht komme. Aber sie weiß das Problem, dass du diese 500 Euro zahlen musst und du sie nicht hast. Ja, das weiß sie. Und sie weiß auch, wie sehr dir das zu schaffen macht. Ja, ich lasse es mir ja nicht anmerken. Ja gut, aber sie kennt dich ja, es ist deine Tochter. Sie wird das schon verstehen, oder nicht? Ja, auf der anderen Seite, ich habe 2 Töchter, aber die Jüngste ist halt auch so. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sie hat ja so einen lebenslustigen Arsch und sie guckt da mehr drüber weg. Die Große sehe ich halt wenig. Wie sind die beiden Töchter denn finanziell gestellt? Die Große schafft gar nicht mehr und die Jüngste hat jetzt angefangen zu arbeiten mit ihrem Mann. Die haben erst geheiratet. Ja, also kannst du von der Großen auch keine Hilfe, keine finanzielle Hilfe erwarten? Sie hat die gleiche Schwierigkeit wie ich. Die hat dieselben Schwierigkeiten wie du. Ja. Mhm. Mit ihrem Verlobten, die sie nicht verheiratet. Mhm. Mann, Gisela, und die andere Tochter könnte die... Damals Könnte dir die andere Tochter, die jüngere, denn nicht ein bisschen unter die Arme greifen? Nee, das kann sie auch nicht. Die haben sich auch was neu eingerichtet, alles. Frag sie doch mal. Sie haben mich schon gesagt, also irgendwas ab. Kann sie nicht, weil sie eine neue Wohnungseinrichtung alles gekauft haben. Hast du sie denn klar gefragt schon? Ja. Du hast sie gefragt, ob sie dir 500 Euro leihen kann? Ja, aber die haben sich auch was neu eingerichtet. Und da hat sie gesagt, ja, ich habe schon verstanden. Und da hat sie gesagt, nein, das geht nicht. Ja. Mhm. Woher sie es nehmen sollte, weil sie auch neue Möbel und alles gekauft haben. Mhm. Wenn jetzt schon alles unten weg ist, kann ich mir vorstellen, dass das für dich auch schwierig ist zu essen. Was isst du? Kartoffelbrei, Nudeln. Mhm. Also Gemüse, naja, das muss ich halt ganz gar groß kochen lassen und dann auch praktisch mit dem Kiefernuss zerdrücken. Kannst du denn mit dem Zahnarzt nicht irgendwie so eine Vereinbarung treffen, dass du das abstotterst, so jeden Monat 30 Euro? Macht er nicht. Mensch, ich nehme ja auch alles mal dran. Bitte? Ich nehme mal an, dass es durch die Medikamente kommt, die ich nehmen muss. Was kommt dadurch? Bitte? Was kommt durch die Medikamente? Wahrscheinlich, weil der Kiefer sich auch verändern wird. Ach so, verstehe. Mhm. Ich muss so ziemlich viele Medikamente nehmen. Gisela, wir müssen uns mal ein bisschen schlau machen im Hintergrund. Ich weiß, dass so aus dem Kopf weiß ich das nicht, ob es da nicht doch vielleicht irgendwelche Töpfe gibt, wo man noch beantragen kann in einem solchen Fall, das ist ja ein Härtefall. Du hast nicht genügend Rente, du brauchst die Zähne, es ist ja nicht zumutbar, ohne Zähne herumzulaufen. Vielleicht kann man da was machen. Ich verspreche dir, dass wir uns hier schlau machen. Ich kann dir nicht versprechen, ob dabei was rumkommt. Auf jeden Fall werden wir uns dann gleich nochmal bei dir melden, okay? Das wäre gut. Das wäre spitze, wenn es gehen würde. Das versuchen wir, Gisela. Alles gut. Gute und wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Soll ich noch ein Autogramm haben? Gerne. Sagst du gleich der Psychologin deine Adresse? Ja, dankeschön. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. So, Freunde, wir haben 1:32 Uhr. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen. Morgen. Das Thema morgen heißt die Liebe und der Tod. Ich möchte morgen gerne mit Leuten sprechen, die bis in den Tod hinein einen Menschen sehr geliebt haben, ihn begleitet haben in den Tod hinein, ihm beigestanden haben. Ich frage euch, ob ihr jemanden kennt, der aufgrund eines zerbrochenen Herzens in den Tod gegangen ist. Vielleicht hat ja sogar jemand von euch einen anderen Menschen aus Liebe oder so glaubt ihr das, getötet und habt eure Strafe abgesessen und wollt vielleicht darüber sprechen. Und wer von euch lebt in einer Beziehung, in einer längeren Beziehung und ihr sagt ganz ehrlich, unsere Liebe ist eigentlich tot. Wenn wir klar und ehrlich sind, ist sie tot, die Liebe. Also die Liebe und der Tod, ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, kostenfreie Nummer, die kennt ihr. Die Leitungen sind geschaltet oder natürlich auch während der Sendung. Die Liebe und der Tod, das ist unser Thema morgen. Hier ist Danny, 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Eine Frau. Und nein, ein Mann. Ein Mann. Genau. Entschuldigung. Danny, so Danny. Okay. Ja, und zwar, ich rufe an, weil am 26.02. dieses Jahr hat meine Freundin, also eigentlich meine große Liebe, mit mir Schluss gemacht. Mhm. Wir waren 3 Jahre zusammen. Ja. Das Problem ist, es lag an mir, weil ich habe mich hängen lassen. Ich habe 1,5 Jahre lang nichts getan. Ich war in so einem richtigen Loch drin. Ich war mit meiner Schule fertig und dazu muss man sagen, sie hat noch eine Tochter, die ist ein bisschen älter als ich. Ich bin 23, sie ist 27. Ja. Die ist 27 und ihre Kleine, die ist 6. Ja. Und es ist dann nun mal schwer, wenn du mit jemandem zusammen, der halt nichts macht. Und ich habe einfach meinen Hintern auf gut Deutsch nicht hochbekommen. Und also du hast nur rumgesessen. Und Genau. Computer, also Fernsehen. Nee, Computer nicht mal so, eher Fernsehen. Und ich habe, also es war jetzt nicht so, dass ich nichts gemacht habe. Ich habe wenigstens den Haushalt gemacht. Mhm. Ich habe immer gekocht und weil sie war auf Arbeit. Jetzt macht sie gerade Abendschule, studiert. Und ich habe da wenigstens den Haushalt übernommen, aber es ist halt auch das Finanzielle, ne? Mhm. Okay. Die Geschichte. So. Also da hatte sie, um es mal salopp zu sagen, die Faxen dicke und hat gesagt, Schluss, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Richtig, genau. So, und jetzt, das war am 26.02., sagst du? Genau. Du wolltest eigentlich mit der Frau zusammenbleiben? Ja, und sie eigentlich auch mit mir. Das Ding ist, für ihr Alter und dafür, dass sie schon eine Tochter hat, war ich ihre längste Beziehung. Ja. Sie hatte sonst vor mir immer Beziehungen über 2-3 Monate oder ein halbes Jahr war das längste. Und mit mir war sie dann 3 Jahre zusammen, weil, ja, und... Aber sie hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss gemacht, klar. Weil sie sagte halt, weil sie sich halt auch viel gekümmert hat. Sie hat immer Jobangebote rausgesucht und hat immer viel gemacht. Und sie hat dann halt einfach gesagt... Okay. Ich verstehe schon. Das Problem ist mir klar. Aber jetzt seid ihr halt getrennt. Weswegen rufst du genau an? Genau, ja. Das Problem ist halt einfach, ich bin sauer auf mich selber. Dass ich habe jetzt in der Zeit, wo wir getrennt sind, ich habe... Die letzten 1,5 Jahre habe ich quasi gar nichts gemacht in Sachen Bemühungen und jetzt mache ich halt umso mehr. Ich schreibe Bewerbungen, ich habe zum Beispiel auch Führerschein ist so ein Ding. Mhm. Ich habe den Führerschein das Geld zum Geburtstagsgeschenk gekriegt von meinem Dad. Mhm. Und ich habe in dem, wo wir zusammen waren, hätte ich den schon machen können, habe es aber nicht hingekriegt. Ich bin also du gibst jetzt richtig Gas. Ja, ich gebe jetzt Gas. Kriegt sie das mit? Weiß sie das? Ja, das weiß sie. Das Problem ist halt einfach, ich glaube, ich hab's mir verbockt, weil ich hab sie bedrängt. Das Problem ist halt einfach, ich habe sie so sehr geliebt, oder was heißt du, ich liebe sie immer noch so sehr. Ich habe halt immer und immer wieder ihr geschrieben. Sie hat mich bei Facebook blockiert, bei WhatsApp und sie hat mich. Naja, aber Danny, dann ist es ja noch nicht lange. 26.02. ist noch nicht so sehr lange her. Das ist mal einen guten Monat. Es wäre ja ganz gut, wenn du vielleicht erstmal wirklich unter Beweis stellst, dass das auch wirklich nicht nur so ein Aktionismus ist, sondern dass dabei auch was rumkommt und dass du... Genau, das ist ja das Ding jetzt. Ich habe ja, wie gesagt, durch die schriftliche Führerscheinprüfung bin ich 2-mal durchgefallen, weil ich aber nicht gelernt habe und jetzt in der schweren Zeit habe ich die schriftliche Prüfung letzten Mittwoch bestanden und ich bin jetzt nächste Woche Freitag, kann ich meine praktische Prüfung machen. Mhm. Und bei mir ist jetzt halt einfach das Problem, also sie weiß es, sie sagt halt einfach zu mir, es kommt leider zu spät. Und das Problem ist jetzt halt einfach, ich bin mega, mega, mega, mega sauer auf mich selber, dass ich das jetzt alles so hinkriege. Ich habe Na Danny, aber was reden wir jetzt so viel? Mach es doch erst mal eine Weile. Und lass die Frau auch erstmal ein bisschen in Ruhe. Ich glaube, du belaberst die viel zu sehr im Moment. Ja, genau. Lass sie erstmal ein bisschen in Ruhe, mach du mal dein Ding. Und wenn Mai, Juni, wenn Sommer ist, so lange ist das gar nicht mehr hin, dann hast du vielleicht noch viel mehr vorzuweisen. Und kannst sie so viel mehr überzeugen, als wenn du jetzt immer zu Anja ranpappst und redest und machst und tust. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Beziehung. Ist denn da alles sonst so glatt und gut gelaufen zwischen euch? Es ist sonst war eigentlich alles okay. Klar, man hat sich mal ein bisschen gestritten, aber das war eher ein gesundes Streiten. Es war jetzt kein über Tage, weißt du, nicht miteinander gesprochen, sondern es war ein gesundes Streiten. Es gab keine Punkte, wo du im Nachhinein sagst, oh, das hätten wir lieber doch anders gemacht. Nee, überhaupt nicht. Es gab, sie war mal schwanger von mir. Und das war aber noch ziemlich am Anfang unserer Beziehung. Mhm. Da waren wir einen Monat zusammen. Und wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu bekommen, weil sie am Anfang immer sagte, sie wäre kein Beziehungsmensch und sagte. Das Kind wurde abgetrieben. Wolltest du das? Wir beide wollten, also in erster Linie wollte ich es, weil ich auch Angst vor der Verantwortung hatte und für mich ist es halt irgendwie wichtig, dass ich weiß, dass ich mit der Person, mit der ich ein Kind kriege, länger zusammen bin. Hat sie es dann im Nachhinein mitgetragen und war sie damit einverstanden, das zu machen? Am Anfang hat sie war von Anfang an auch einverstanden. Aber hinterher nicht mehr? Ich habe ihr das so gesagt wie dir jetzt, dass es mir halt wichtig ist. Ja, okay. Und da war sie, ab dem Zeitpunkt an hat sie angefangen zu weinen und ja, und stand da irgendwie nicht mehr so hinter, weil irgendwie hat... Also, Moment, du musst mal ein bisschen konzentrierter reden. Du redest so ganz viel, dass man gar nicht richtig kapiert, was los ist. Also, Schwangerschaft. Abgetrieben, genau. Weil du es so wolltest. Sie war am Anfang auch dafür, aber hinterher war sie traurig und eigentlich hätte sie das Kind gerne gehabt. Ist das richtig so? Ja, eigentlich und, so. Sie sagt, und das war dann bis zum Schluss so, dass sie das im Herzen das so in ihrem Gewissen mit herumgetragen hat? Ja, das war bis zum Schluss leider das so. Ist natürlich auch. Hast du sie denn sehr bedrängt damals? Nein, überhaupt nicht. Also der Typ bin ich auch gar nicht dafür. War das denn noch mal Thema in den darauffolgenden Zeiten? Jetzt zum Schluss eigentlich, weil zum Schluss lief es bei uns besser, viel besser. Also was heißt viel besser? Wir haben uns halt einfach kennengelernt in der ganzen Zeit. Es ist nun mal normal. Man lernt Menschen halt nach 2 Jahren, weißt du, wie man mit dem Menschen umgehen muss. Mhm. Und zum Schluss haben wir halt beide gesagt, oder zumindest ich, dass ich es bereue. Weil, Ja, sie hat es ja die ganze Zeit gesagt, dass sie es bereut. Ja, oder wie? Nein, also du hast mir gerade gesagt, ihr hat es leid getan, dass sie abgetrieben hat. Na ja, also wie soll ich das erklären jetzt? Also Domian? Sie war am Anfang, sie sagt so, ab einer gewissen Zeit, wenn du das Kind in dir trägst, bekommt man Muttergefühle automatisch. Mhm. Und alles setzt quasi so aus, weil sie wusste, wir hatten keine Perspektive zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht. Danny, die Frage ist doch ganz einfach. Die Frau hat abgetrieben. Was hat die Frau hinterher bis heute zu der Abtreibung gesagt? Ganz einfache Frage. Ist sie damit im Reinen oder trägt sie das in sich im schlechten, dass sie ein schlechtes Gefühl hat bis heute? Ich würde mal sagen, sie ist im Reinen. Es ist nicht so, dass es jetzt die ganze Zeit Thema war. Okay, gut. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir so. Also ich schlage dir wirklich vor, dass du dich mal zurücknimmst. Ja. Geh der Frau nicht auf den Geist. Nee, ich weiß, ich schieße dadurch viel weiter weg. Total. Das Problem ist, dass... Nee, ja. Ist gut. Mach dein Ding jetzt. Ja, das sagen alle immer. Ich weiß es ja selber, nur ich kann es irgendwie nicht. Dann streng dich an. Ja. Wenn du es nicht kannst, dann hinterher wird das Schicksal dich dazu zwingen, dass du es kannst. Dann ist sie nämlich komplett weg. Also ich muss ganz ehrlich schraub sagen... Schraub dich mal ein paar Stufen runter. Ich glaube, dass du deine... Ein paar viel mehr Stufen runterschrauben. Ja. Also wenn du das ja selbst an dir merkst, dass du so offensiv bist und so klammerig vielleicht, dann musst du das zurücktrainieren. Domian, das ist das Problem, was halt schwer ist. Ich weiß ja selber, dass ich sie damit weiter wegtreibe. Ich kann halt einfach nicht aufhören, weil das ist für mich, ich schreibe ihr ja nicht mal böse Sachen. Ich schreibe ihr quasi eigentlich nur, es ist echt irgendwo ein bisschen kurios, aber ich schreibe ihr quasi nur Sachen am Tag, was ich so erlebt habe. Du gehst ja total auf den Senkel. Du sollst gar nichts machen. Ja, was heißt denn, ich weiß, dann tu es doch nicht. Ja, das ist schwer. Ach, das ist ja der Punkt. Ja, dann mach's noch weiter und dann hast du endgültig die Betonmauer gezogen zwischen dir und der Frau, wenn du es weitermachst. Ich kann nicht, ist Unsinn. Natürlich kannst du. Wenn dir selbst klar ist, dass durch diese Verhaltensweisen du dieser vielleicht noch möglichen Beziehung schadest, ja Mensch, dann unterlass es doch. Ja, Da kannst du mir doch nicht sagen, ich kann das nicht. Ja, ich habe Domian. Ja. Müllst du die den ganzen Tag zu mit irgendwelchen Sachen? Da würde ich wahnsinnig. Nein, also zu müllen nicht. Ich schreibe ihr ein, zwei SMS SMS am Tag. Ich habe es jetzt auch seit 2 Tagen nicht mehr gemacht. Und irgendwo ich weiß nicht, es ist... Wir vereinbaren jetzt mal Stillschweigen. Das wäre das Beste. Stillschweigen. Ja. Denn wirklich, sag's wirklich auch in deinem Sinne, um dir auch Gutes zu tun. Ja, ich versuche. Mehr kann ich dir wirklich nicht sagen. Vielleicht hast du da noch mal eine Chance und ich wünsche es dir wirklich von Herzen. Ja? Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Und tschüss, Danny. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Mann, dass manche Leute so viel reden müssen. Da machen sie alles kaputt mit. 1.44 Uhr, ist Gabi. 60, guten Morgen. Ja. Hallo Gabi. Hallo. Du klingst aber traurig. Ach. Was ist los? Ja. Mein Mann ist gestorben gestern Abend. Ach du je. Er ist tot. Und plötzlich, so plötzlich. Ist er ganz plötzlich gestorben? Ich kann es noch nicht begreifen, immer noch nicht. Und er ist einfach tot. Ist umgefallen. Ist er zu Hause gestorben? Ja, hier neben mir. Ich sitze hier und er ist nicht mehr da. Und er war gar nicht krank? Er war krank, aber nicht so krank, dass man gedacht hat, das könnte passieren. Bluthochdruck und Wasser und hat Tabletten genommen jeden Tag. Und dann kam eine Schwester, hat ihm Strümpfe angezogen, Stützstrümpfe. Hm. Und das war's. Und er sagte mir, jetzt gut, kippt ihr ab. Und an was ist er jetzt gestorben? Ja, wahrscheinlich Bluthirrinse, haben sie gesagt. Muss über das Herz gegangen sein. Und er hatte nicht mal was mit dem Herzen. Warst du alleine mit ihr, mit ihm? Ich war mit ihm alleine. Ich habe gleich meine Tochter angerufen, die bei ihrem Freund war. Die ist dann gekommen. Oh, konnte mir natürlich keiner helfen. Und die Nachbarn kamen hier rüber. Dann konnte keiner helfen. War er sofort tot? Ich nehme es an. Also er war blau. Er sah blau aus. Mhm. Wahrscheinlich war er schon tot. Dann kam die Feuerwehr und hat alles versucht. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mhm. Ich habe nebenan gesessen. Und die haben gesagt, wir können nichts machen. Das tut mir sehr, sehr leid, Bobby. Wie lange wart ihr verheiratet? 37 Jahre. 37 Jahre. Hm. Wie alt ist dein Mann geworden? 61. Hm. Was hast du heute am Tag gemacht? Ich versuche klarzukommen. Ich habe ein Bier getrunken. Hast ein Bier getrunken? Zwei Bier und denke, zwischendurch kann ich immer wieder mal einschlafen. Hm. Mehr kann ich nicht machen. Ich sehe ihn doch immer hier. Hm. Dann gehe ich ins Schlafzimmer. Das ist noch angezogen. Ich war mit ihm. Mhm. Ich habe mit meiner Tochter telefoniert. Wir haben telefoniert, ihr geht ja genauso schlecht wie mir. Ja. Ist das, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist das eure gemeinsame Tochter? Ja. Ja. Mhm. Ja. Wie weit wohnt denn die Tochter von dir weg? Nicht weit. Ein Glück. Nicht weit. Das heißt, wir können uns sehen, bloß sie ist ja selber so kaputt. Ihr könnt euch sehen und trösten. Ja. Vielleicht soll ich so hinkommen, aber es hilft mir nicht wirklich. Du bist ganz fertig mit den Nerven. Mein Mann ist weg. Das verstehe ich. Das kann man nicht begreifen. Man kann es einfach nicht begreifen. Nein, das kann man auch nicht begreifen. Und ich weiß nicht wirklich, woran er gestorben ist. Nicht wirklich. Nee. Wird er denn jetzt nochmal untersucht? Weißt du das? Na, die haben ihn mitgenommen. Hm. Die haben einfach gesagt, wahrscheinlich im Blut die Rinse im Gehirn. Hm. Das ist vom Gehirn her. Hm. Wie war denn die Ehe zwischen euch beiden? Wir hatten auch ein paar Probleme, aber ich war immer wieder bei ihm. Mhm. Er hat mich so gebraucht und ich habe ihn auch geliebt. Mhm. Immer. Mhm. Ich habe ihn geliebt bis zum Schluss und ich habe versucht, alles zu machen. Habt ihr beiden denn, als es euch noch so gut ging oder besser ging, auch schon mal darüber gesprochen, was ist, wenn einer zuerst geht? Ja, wir wollten zusammen gehen. Aber ich darf ja nicht, meine Tochter braucht mich. Und hätte ich mir Schlaftabletten geholt. Hattet ihr das so besprochen, dass ihr zusammen gehen wollt? Ja, haben wir gesagt. Wenn einer schwer krank ist oder stirbt, dann will der andere hinterher. Ja. Wir sollen alleine noch bleiben. Was soll noch werden? Hm. Aber ich darf es nicht. Ich habe es meiner Tochter versprechen müssen. Ich darf es nicht. Das finde ich auch gut. Nicht, dass ihr... Überhaupt nicht. Guck mal, die Tochter hat schon ihren Papa verloren. Das darf jetzt nicht passieren. Ja, hat so gesagt, sie will mich nicht auch noch verlieren. Genau. Ich muss es schaffen. Genau. Ich weiß nicht wie. Du musst es schaffen. Hast du einen guten Hausarzt, zu dem du vertrauen? Ja, die hat ja angerufen, die Ärztin. Na, ich war. Die wusste das ja wohl und hat gesagt, ich kann mich immer bei ihr melden, aber das hilft mir doch alles nicht. Nee. Auch irgendwas anderes hilft mir nicht. Ich habe gedacht, wenn ich hier durchkomme, dass ich mit ihm das. Kann mir wahrscheinlich auch nicht. Ja. Na, ich frag das deshalb mit dem Hausarzt, Gabi. Es ist schon ganz gut für so harte Zeiten, dass dir der Hausarzt was aufschreibt, dass du ein bisschen beruhigter bist, dass du auch ein bisschen schlafen kannst. Da kann man ruhig mal ein paar Tabletten nehmen in der Zeit. Ja. Sonst dreht man ja völlig durch. Ja. Du kannst auch gar nicht schlafen jetzt heute Nacht. Nee, bestimmt nicht. Was ist denn jetzt für morgen? Ich hab vorhin ein bisschen geschlafen, ein bisschen bergauf immer weg. Dann irgendwann kann man ja nicht mehr. Nein, dann kann man nicht mehr. Was ist denn jetzt für morgen geplant? Aber nicht. Ich gehe zu meiner Tochter. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich gehe zu ihr. Ich fände es schon mal gut, wenn du morgen zu einer Ärztin ist das, ne? Eine Hausärztin. Ja. Ja. Wenn du morgen zur Hausärztin gehst, dass die dir was aufschreiben soll. Und dann, das kann man wirklich machen, sie wird ja auch etwas geben, damit du ein bisschen ruhiger wirst. Ja. Und dann gehst du zur Tochter. Und dann könnt ihr gemeinsam überlegen, es muss ja jetzt viel auch geplant werden, es muss ja die Beerdigung gemacht werden und all das. Ja, das müssen die alle irgendwie machen, ne, vom, weil ich bin ja Hartz IV, ich habe ja nicht mal Geld, kann ich ja nicht bezahlen. Mhm. Aber hat der Freund von meiner Tochter sich schon gekümmert, hat überall angerufen, Gott sei Dank. Ja. Ja, wir hätten es nicht gekonnt. Ja. Also ein bisschen, auch wenn du es nicht bezahlen kannst, aber ein bisschen mit vorbereiten und organisieren kannst du ja schon. Das lenkt dann auch ein bisschen ab. Und wir werden jetzt mal überlegen, ob wir dir noch eine Anlaufstelle nennen können, wo du morgen vielleicht auch noch hingehen kannst. Denn ich glaube, du musst einfach jetzt jemanden haben, auch du hast die Tochter, aber die ist ja auch ganz traurig, der sich jetzt... Ich kann ihr nicht helfen. Wir müssen nur versuchen, beide klarzukommen. Ja, aber es ist gut, dass ihr beiden euch habt, Gabi. Oh, mein lieber Mann. War so lieber. Mhm. Er hat mir nie was getan. Du bist ganz traurig. Du bist ganz traurig. Und es tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid für dich. Um wie viel Uhr war das gestern, Gabi? Gestern Abend um 10 oder halb 11 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Gabi, mir tut es ganz, ganz leid und ich bin mit meinen Gefühlen bei dir, wie jetzt ganz viele andere Menschen auch. Danke. So, du gehst morgen zur Hausärztin. Ja. So, wir gucken jetzt mal, was wir dir noch anbieten können, wo du auch morgen noch hingehen könntest, damit du ein bisschen Halt findest. Vielleicht sogar zusammen mit deiner Tochter, wir gucken mal. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst gleich noch, du musst wirklich auflegen und dann wirst du noch mal von uns zurückgerufen. Ja. Ja. Ist gut, danke. Liebe Gabi, ganz, ganz viel Kraft wünsche ich dir. Ganz viel Dankeschön. Kraft. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Uhr 51 haben wir. Und hier ist Ralf. Ralf ist 40. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, ja, hi. Hallo, Ralf. Um was geht's bei dir? Ja, ich hab. Ja, ich habe erst in meinem Leben an mir herumgeschnibbelt mit einem Messer und versucht damit einfach klarzukommen. Sagen wir nochmal so. Ich verstehe nicht, was hast du an dir rumgeschnibbelt? Ja, eine Ahnung. Also ich war kurz davor, dass ich mir die Pulsader durchschneide. Mhm. Wann hast du es gemacht? Vor 3 Tagen. Warum hast du es gemacht? Ja, das hat mit meiner Vorgeschichte zu tun. Also ich war sehr erfolgreich im... Also ich habe Dachdecker ursprünglich gelernt, war Jungunternehmer, 7 Jahre und habe dann natürlich versucht, für meine Tochter und für meine Frau das Beste zu tun im Leben. Dann hatte ich eine Sache mit der Steuerfahndung im Leben durch meinen Vater. Also mein Vater hat Urkundenfälschung gemacht mit Kontofälschung, alles in meinem Namen. Bin dadurch von sehr viel auf ganz wenig gefallen im Leben. Wie viel Verlust hat dir das gebracht? Eine 500.000. Eine 500.000? Ja. Ging das einher dann auch mit großen Schulden? Ja, ich habe heute noch 100.000 Euro. Schulden? Schulden, ja. Ja. Hab die in dem versucht eigentlich wegzubekommen. Also ich war immer ein Stehaufmännchen. Und dann bin ich leider erkrankt am linken Arm. Also ich kann meinen Beruf, ursprünglich dachte ich, kann ich mal ausüben. Handmuskeln weg und eine OP halt am Arm. Ja, dann vom Krankengeld im ersten Mal im Leben zum Arbeitslosengeld. Ja, von Arbeitslosengeld in Hartz IV und da habe ich gesagt, ich möchte da nicht rein. Also ich gucken, dass ich da irgendwie rauskomme. Ja, dann war ich 2 Monate im Hartz IV, habe mich auch angestrengt, dass man da halt rauskommt im Leben und hab dann letzte Woche angefangen zu arbeiten, für 3 Tage. Wieder als Dachdecker? Nee, in Industrie- und Seeverpackung. Und war ein damaliger Chef von mir. Ja, und dann halt mal wieder keine Arbeit. Moment, hab ich dich verstanden. Du hast angefangen zu arbeiten und das hat dann nicht geklappt? Ja, das hat nicht geklappt, ja genau. Nach 3 Tagen, das ist ein Subunternehmer. Warum hat das nicht geklappt? Ja, keine Aufträge anscheinend. Ach so, Und ja, das war der I-Punkt? Denke ich mal, ja. Also ich war schon mal in therapeutischer Behandlung, auch mit Antidepressiva. Du hast gerade von Tochter und Frau gesprochen. Bist du mit deiner Frau noch zusammen? Nee, ich bin geschieden. Ich bin geschieden. Und das Kind lebt bei der Frau? Ja. Wie alt ist das Kind? Wird 16. Ah. So, dann die Arbeit wieder verloren, noch 100.000 Euro Schulden im Nacken. Genau. Und da bist du durch. Also ich kann, das Schlimme ist daran, Domian, ich versuche in meinem Leben alles richtig zu machen. Mhm. Ich streng mich an und man bekommt im Leben einfach nur auf die Fresse. Mhm. Ja, das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Was ist mit deinem Vater eigentlich jetzt? Den habe ich angezeigt, 2002, wo das kam mit der Steuerprüfung. Ach, so lange liegt das zurück? Ja, und 2006 war dann das Urteil. Weil wie war das Urteil? 3,05 für meinen Vater. 3,05 Jahre, 3,5 Jahre, oder was? Nee, 3,05 3 Jahre mit 5 Jahre. Ach so. Hast du noch Kontakt heute mit ihm? Nein. Mit deiner Mutter? Ja, mit meiner Mutter, ja. Leben die beiden getrennt? Ja, die liegen hier drin. Verstehe. So, und, Ralf, ich verstehe, wenn du das jetzt gerade so mal so stichwortartig auflistest, dich hat's wirklich hart getroffen. Ja, das Schlimme ist, Dorian, ich habe die Tage, wo ich auch heute wieder hatte, ich habe so Tage, dann ich würde mich am liebsten selber wegmachen. Mhm. Ja, weil man versucht hat, zu ändern im Leben. Mhm. Und man kommt aus diesem ganzen Scheiß nicht mehr raus. Nochmal zu dem Schneiden. Hast du dann aufgehört zu schneiden oder hat man dich gefunden? Ich habe den Mut nicht gehabt, mir die Pulsar aufzuschneiden. Ah ja, okay. Es ist ja auch keine Lösung. Ich habe aber im Moment gedacht, das wäre eine Lösung. Nee, das ist keine Lösung. Außerdem hast du ein Kind, Mensch. Ja, ich habe auch einen sehr guten Kontakt zu meiner Ex-Frau und zu meiner Tochter. Und das darfst du deinem Kind nicht antun, dass der Vater sich umbringt. Bei allem Verständnis für deine Sorgen, die habe ich wirklich. Da muss man halt jetzt auf die Zähne beißen und nach Lösungen suchen. Und wenn man ein paar Mal scheitert, beim allernächsten Mal wird es dann irgendwann klappen. Das sage ich nicht jetzt. Ja, ich sage das nicht einfach jetzt so Larifari dahin. Ich meine das sehr ernst. Und wenn du das psychisch alleine nicht auf die Reihe kriegst, was keine Schande ist, finde ich auch völlig in Ordnung. Mensch, Ralf, dann hol dir Hilfe von draußen. Das Problem ist, ich habe schon mal Hilfe bekommen und die haben mich vollgeschmissen mit Medikamenten. Nein, dann ist das falsch, dann musst du neu suchen. Da habe ich gesagt, mir bringt das nichts. Nein. Verständnis, also was ich sage zu dir, volles Verständnis für deine Situation. Kann ich nachvollziehen, wäre ich sicherlich auch in vielen Zeiten ganz unten. Aber du brauchst Hilfe und wenn du einmal jetzt schlechte Hilfe bekommen hast, dann lernen wir daraus, dass du eine andere Hilfe brauchst. Was für eine Art von Hilfe, das möchte ich gerne, dass meine Psychologin dir das jetzt berät und dir das erklärt. Was in deinem Fall, welche Art von Therapie oder weiß ich was alles das Richtige wäre. Sollen wir es so machen? Ja, wäre toll. Das machen wir so. Ralf, dann wirst du gleich von der Sabine zurückgerufen. Du kriegst die Beratung und ich hoffe sehr, dass wir dir dann die Informationen in die Hand geben, dass du was unternehmen kannst. Und dass es dann irgendwann bald wieder hoffentlich aufwärts für dich geht. Okay, ich bedanke mich bei euch, ja? Sehr gerne, Ralf. Wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Okay, mach ich. Dankeschön. Ciao. Gerne. Tschüss. Ciao. Und hier ist Markus und Markus ist 47. Guten Morgen, Markus. Hallo, Markus. Hallo? Hallo Markus, ja, ich höre dich. Ich höre dich jetzt auch. Bin ich jetzt wirklich dran? Ja, du bist dran. Um was geht's? Ich wollte dir eigentlich nur gratulieren zum 19., weil ich schaue dich fast jede Nacht, wenn es meiner Zeit erlaubt. Es stimmt, wir haben heute Geburtstag. Ja, gestern war es. Ja, das stimmt natürlich. Du hast völlig recht. Ja, natürlich. 19 Jahre. 19 Jahre Domian und ich weiß noch die Zeit. Ich habe das teilweise auch auf Videokassette aufgenommen. Da hattest du noch das alte Pappschild gesehen. Ja. Das Pappschild, was ist einmal umgekippt? Genau, dann bist du ja einer der ersten Stunde. Ich bin einer der ersten Stunde, ja. Das ist ja sensationell. Vielen Dank. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir genau jetzt 19. Geburtstag hatten. Das du bist ja gestern vor einem Jahr volljährig geworden, ne? Ja, genau, das haben wir groß gefeiert. Jahr hier. 20-Jährigen, ne? Ja, nächstes Jahr muss es hoch hergehen hier. Ja, wir gucken jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe den Ton aus, ne? Ja, das ist dann ein bisschen. Das ist so ein bisschen irgendwie. Aber ich sehe dich, aber ich höre dich. Ich höre dich auch, aber über Telefon. Das ist ein bisschen Markus, komisch jetzt. Auf jeden Fall danke ich dir sehr herzlich für den Glückwunsch. Und ich muss jetzt nochmal das Thema ansagen für morgen. Deswegen muss ich mich von dir verabschieden. Aber ich freue mich sehr, dass du das gesagt hast und hier in der Sendung warst. Und du hast mir sehr viel geholfen in meinem Leben. Das freut mich zu hören. Im übertragenen Sinne, wenn du weißt, wie ich das meine jetzt. Sehr, sehr, sehr nett von dir, Markus. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Tim Dohnke und nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema heißt die Liebe und der Tod. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, wie sehr diese beiden Bereiche in eurem Leben schon sehr nah zusammengekommen sind. Die Liebe und der Tod. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, gerne, kostenfrei oder während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage bis morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.